Kapitel 23. Gerüstet für die Ewigkeit. Wir haben alles unternommen, um zu verhindern, dass uns moderne Vorstellungen den Blick verstellen, wenn wir uns an die finalen Analysen des Doppelgrabs von Bad Dürrenberg machen. Überdies haben wir genügend prähistorisches Hintergrundwissen gesammelt, um in einem ersten Schritt das Grab aus seiner Zeit heraus zu betrachten und um uns dann im nächsten Kapitel der Frau und dem kleinen Jungen auf Basis neuer medizinischer und weiterer genetischer Untersuchungen zu widmen. Damit hätten wir alles beisammen, um uns abschließend an der Lösung ihres Rätsels zu versuchen. Wie exzeptionell das Grab ist, das haben wir im Verlauf des Hörbuchs oft genug registriert. Angesichts der Gräber, die wir in den letzten Kapiteln vorgestellt haben, möchten wir aber doch noch einmal auf einen Punkt hinweisen, damit wir den richtigen Bewertungsmaßstab erhalten. In Mitteldeutschland sind keine 10 Gräber aus dem Mesolithikum bekannt. In ganz Deutschland sind es nicht einmal ein halbes Hundert. Sie enthalten oft gar keine oder selten mehr als eine oder zwei Steinklingen als Grabbeigaben. Allein die Fülle und die Vielfalt des Inventars lassen das Grab von Bad Dürrenberg in seinem mitteleuropäischen Zeitkontext zu einer absoluten Ausnahme werden. Von der geheimnisvollen Grabarchitektur ganz zu schweigen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir kennen nur die knöchernen und steinernen Reste. Von all den Fellen und Pelzen, den Federn und Pflanzen, den Beigaben aus Holz und Fleisch, hat nichts die Zeiten überdauert.